und die Bewohner von Madian. Auch Musa wurde der Lüge bezichtigt. Da gewährte ich den Ungläubigen Aufschub, hierauf ergriff ich sie. Wie war da meine Missbilligung?